Klar, ich bin der festen Überzeugung, dass alles, was dort passiert ist, nicht im geringsten zu integrieren ist in das, was in Püttlingen Gesellschaft ist. Mhm. Nicht im geringsten. Und dass jeder Versuch von uns, da irgendwas zu machen, von denen grundsätzlich belästigt ist. Also ich meine, die holen das Rockfestival heute noch nicht ernst. Die wissen genau, dass es so alljährliche Drohung, die auf uns zukommt. Ja? Aber dass sie das heute, irgendwie begreifen würde, als Ausdruck für Kultur innerhalb ihres Kulturbereichs, der ernst zu holen ist, läuft für die nicht, weil das für die keinen Markt. Ich finde, die ganzen Veränderungen, die ingetreten sind, sind nur deshalb ingetreten, weil das, was wir da gemacht haben, auch irgendwie einen Markt in der Sphäre so hat. Rockmusik insgesamt. Ja. Ja? Wenn sich das jetzt so ausgewirkt hätte, dass unser Festival in Püttlingen zur Folge hatte, dass über ein Wochenende die Geschäfte in Püttlingen floriert hätten, wie das, sagen wir mal, in Sensweiler ist, war am Kraloch, ja, wo also die Bevölkerung schon Interesse dran hat, an dem Wochenende sich dumm und dämlich zu verdienen. In Guru Guru, in... Ja. Dann wäre das was anderes gewesen. Dann hätten die auch gesagt, na okay, ich meine, wir können die ganzen langhaarigen Kinder mal nicht ausstehen oder so, ne? Aber so bezahlen. Das ist ja alles nicht passiert. Verstehst du? Ich meine, die harmlosen kleinen Versuche, die da passiert sind, haben wir die Ausstellung vom Alban und vom... Spannend. Ja. Das, klar, das hat doch in Grimmtrag stattgefunden oder so, aber das ist doch ein Marginal für die. Deshalb begreifen die doch bis heute nicht als irgendwie Ausdruck von einer Kultur, innerhalb ihrer Kultur. Für die gibt es nur ihre Kultur. Mhm. Und die heißt der Ausstellung im Schlösschen. Von irgendwelche Landschaftsbilder von einem Heimatmaler. Das ist Kultur. Björn Fuchs. Ja. Oder wie ein. Ja. Aber doch nicht du und ich.